In einem verfallenen Lagerhaus entdeckten Archäologen vor einiger Zeit alte Tonbänder. Sie waren in der Lage, sie zu restaurieren. Hören Sie nun eine weitere Aufnahme. Ja, eigentlich wollte ich heute Abend gar nicht mehr podcasten, aber da der Markus mich so freundlich erwähnt hat in seinem eigenen Podcast, sitze ich jetzt doch noch mal draußen, weil heute ja eigentlich auch was passiert ist und es fühlt sich irgendwie nicht so ganz so richtig an, wenn man irgendwie so Tage später über Dinge, die geschehen sind, referiert und es nicht tagesaktuell macht. Es ist, glaube ich, kurz nach, also viel nach 11 müsste es ungefähr sein. Mit der Gartenlaube hat sich nichts weiter entwickelt, was jetzt auch einen Tag später nicht so dramatisch ist. Da ist man einfach auf dem an dem Punkt angelangt, dass man sagt, naja, irgendwas wird sich da entwickeln, was, das weiß man noch nicht. Ich sitze gerade auf der Terrasse unserer Wohnung in der Roststraße im Scheinwerferlicht der Notausgangsleuchten des Hotels, wo auch diverse Leute gerade Fenster aufreißen und nach draußen gucken und wenn ich laut reden würde, würden sie mich hören und auch alle angrenzenden Nachbarn haben so Fenster auf und gucken noch Fernsehen oder lüften, wobei es heute Abend schon einigermaßen kühl ist. Irgendwie war heute auch wieder Feuerwehr vorm Haus zu hören, aber da war dann die Neugierde nicht ganz so groß, dass ich zum Fenster gesprungen wäre, um zu erfahren, was das jetzt schon wieder gewesen ist. Das Vorkommnis von gestern stand auch heute nicht in der Zeitung. Also vieles von den Dingen, die in Düsseldorf passieren, erreicht nicht einen Nachrichtenwert, sodass die Zeitung darüber berichten würde. Heute gab es das Casting der Königin für das Umzugsunternehmen, was wir küren werden, um unseren Umzug zu vollziehen. Und ich habe mir sagen lassen, das macht man mittlerweile so. Man lässt von diversen Umzugsunternehmen Leute antanzen, die sollen sich das angucken, was man hat. Und dann sollen sie mal sagen, was es kosten wird. Im Gegensatz zu dem, was wir früher gemacht haben. Einfach irgendwas gesagt, irgendwas unterschrieben haben wir. Oder hatte die Königin halt damals und dann kamen Leute an, haben Scheiße gebaut und waren rechtlich in einer besseren Situation als wir. Ich glaube, das habe ich schon mal erzählt. Die wollten die Küche aufbauen, das haben sie gar nicht geschafft. Und dann haben sie das einfach im Vertrag durchgestrichen, 50 Euro Erlass gegeben und dann ja, hatte man einfach irgendwie auch gar keine Handhabe so großartig. Denn das Umzugsunternehmen hätte das Recht gehabt, die Dinge, die noch im LKW verblieben sind, einzukassieren bei ausstehender Zahlung und man hätte dann wochenlang ohne den Kram auskommen müssen. Was einen dann doch in die Spieltheorie reintreibt. Was macht man? Ja, okay, man verzichtet dann eigentlich doch auf die Umsetzung des eigenen Anspruchs. Ja, den Leuten des Umzugsunternehmen bin ich komplett entgangen, weil ich mit der Prinzessin unterwegs gewesen bin erstmal. Also es waren heute, glaube ich, 4 Leute da von Umzugsunternehmen. Mit der Prinzessin bin ich zum Rhein gelaufen. Am Rhein habe ich den Till und seine Prinzessin getroffen. Mit dem habe ich ein bisschen gequatscht, bin ein bisschen noch weiter mit ihm spazieren gegangen. Irgendwann mal abgebogen, um nicht zu aufdringlich zu sein, als ob man überhaupt nichts zu tun hätte. Aber ich wollte halt doch ein bisschen Zeit verplempern. Dann bin ich noch durch Einkaufsläden gelatscht, wo ich mir Dinge angeguckt habe, auch Spielsachen. Den Vorteil hatte, ich werde nichts kaufen. Und maximal die Idee zum Kauf von irgendetwas mit nach Hause nehmen. Und das ist gar nicht so schlecht, weil die Idee hat man dann vergessen und dann war es auch nicht so wichtig. Und so spart man sich dann auch einen kleinen Euro. Ein kleiner anderer Lifehack, wo ich gerade hier immer am Trinken bin. Ich hatte, glaube ich, schon erzählt von dem Waldbär-Tee von Teekanne, den man eigentlich einen Beutel auf einen halben Liter dosieren kann. Und dann hat man, wenn man es kalt macht, einen schönen kalten Tee, den man gut trinken kann, während Teekanne auch kalte Tees im Angebot hat. Für, aber ich glaube, 2,80. Also schon ein bisschen, naja, nicht so billig wie die anderen. Oder wenn man es teuer nennen möchte, halt teuer. Der normale Tee bei Teekanne kostet, glaube ich, 1,80 für 20 Beutel. Und da ist der erste Lifehack, es gibt auch Waldfrucht bei Lidl, nein, bei Netto. Und das kann man auch trinken als kalten Tee. Und der ist, kostet, glaube ich, irgendwie nur 80 Cent oder 1 Euro. Irgendwie so. Heute habe ich Pfirsich-Mango-Mischung, gibt es bei Rewe. Also ist eine Rewe-Marke auch mit Geschmacksverstärkern. Also da ist nichts drin, was von einem Pfirsich kommt oder einer Mango. Sondern irgendwie halt Chemiekram wahrscheinlich. Und irgendeinem normalen Aromträger. Habe ich jetzt aber gerade vergessen. Also das Natürliche ist ein Aromträger. Und da drauf kommt dann Chemiekram. Und in kleinen Beuteln schmeckt das dann tatsächlich auch gekühlt ein bisschen nach Pfirsich und Mango. Also Mango würde ich jetzt vielleicht nicht unbedingt sagen, aber Pfirsich schmeckt man schon raus. Und immerhin ist das Zeug dann billiger als das Innenwasser, was es gerade so gibt. Also es gibt so von Vittel zum Beispiel, also von all den Wassermarken, gibt es nach Frucht schmeckende Wasserprodukte, die aber unheimlich viel Zucker enthalten. Und wenn man da sich da einfach so einen Teebeutel reinhängt, dann ist bei dem Rewe-Produkt angeblich gar kein Zucker drin. Bei der Teekanne war 0,02 Gramm Zucker pro Teebeutel da drin. Also ein Wert, der eigentlich nicht zum Tragen kommt bei der Zuckerbilanz eines Erwachsenen. Was man hier im Hintergrund rauschen hört, ist die Belüftungsanlage des Hotels nebenan. Und vor ein paar Jahren, als sie es installiert haben, habe ich gesagt, also jetzt ist die schöne Ruhe hier abends weg. Ja, man überhört sich eigentlich schon, wenn man hier sitzt, aber es ist halt ein Grundrauschen im Hintergrund, was man dann doch immer hat, wobei wir auch irgendwie dann die Einzigen sind, die abends hier eigentlich noch sitzen. Eigentlich ist ja, Juli ist schon Sommer, ne? Und es ist nichts auf den Balkonen los, es ist ja eine Arbeitswoche. Aber da hat man hier doch so eine kleine Welt für sich alleine. Aber man kann halt draußen sitzen. Weiß nicht, wie es sein wird, wenn wir in einer Wohnung sind und wir keinen Balkon haben. Ich meine, erstmal werden wir das auch kaum merken, weil wir erst im August da drin sind. Und das sind zwar keine 4 Wochen mehr, Pi mal Daumen. Ja doch, es sind noch 4 Wochen, aber gefühlt ist es halt kein Monat mehr. Es ist auch tatsächlich kein Monat mehr. Also, und da haben wir halt keine Terrasse und keinen Balkon. Da müssten wir abends das Fenster aufreißen, wenn wir Bock drauf haben, nach draußen zu gucken. Säßen aber nicht unter freiem Himmel. Ja. Und ich hatte früher schon Buden, wo ich das wenig genutzt habe, nach draußen zu gehen. Also mal gucken, ob es einen Unterschied macht, ob man dann wirklich auch nicht die Möglichkeit hat, nach draußen zu gehen. Ja, wir haben immer gesagt, naja, die Alternative ist halt, dass wir halt in den Schrebergarten können, der unweit ist. Was wir ab jetzt gerade nicht können. Naja, ist dann auch der August, der September. Noch so ein bisschen, wo man das hätte nutzen können, aber das scheint wohl gestrichen zu sein. Naja, und eben habe ich mich noch für Kinderfahrradanhänger interessiert. Also ich brülle jetzt mal einfach nicht in die Nacht. Also entschuldigt, wenn ich nicht so laut daherkomme. Ich brülle hier nicht durch die Nacht. Wiederhole mich auch gerne. Ich habe mich für Kinderwagen interessiert, weil am 26. des vergangenen Monats, bleiben wir mal so ungefähr, kam die Stiftung Warentest raus mit Tests von Kinderwagen. Und da hat einfach nur ein Thule gewonnen. Also da haben, glaube ich, die ersten drei Dinger waren halt, stimmt gar nicht. Die ersten zwei waren bei 900 € für so einen Doppelsitzer. Dann kam einer für 700 € und dann kam der Cruiser auch wieder für 900 €, wo man echt denkt, ja, man scheint da in die Tasche greifen zu müssen. Immer bei solchen Sachen und auch bei Satteln und keine Ahnung was, wird halt davon gewarnt, irgendwelche Second-Hand-Produkte zu kaufen, weil man halt eigentlich nicht weiß, ob die Dinger noch heile sind oder nicht. Wir hatten also im privaten Umkreis ein Angebot für einen Thule CX. Ich wusste eben auch, was CX heißt. CX ist, glaube ich, eine Abkürzung. Zwei, der den Test auch gewonnen hat, aber halt ein älteres Modell, also schätzungsweise so wirklich 8 bis 10 Jahre altes Modell, was uns dann immer noch für 300 € angeboten worden ist, wo ich echt dachte, also für 900, vor 8 Jahren für 900 Ding kauften, ist wirklich abnutzen und dann noch 300 € dafür haben wollen, das ist schon irgendwie nicht schlecht. Kriegt man das, gibt's ein Auto, das man runterlebt, keine Ahnung, und dann immer noch ein Drittel des Neupreises dafür kriegt? Oder irgendwas? Weiß ich nicht, also den Preis fand ich irgendwie schon ein bisschen merkwürdig. Dafür, dass halt auch nicht dran geschrieben wird, was denn, also wie alt das Ding denn eigentlich ist, sondern nur der Name davon. Und das ist ja irgendwie, naja, sollte dabei stehen, nach meinem Empfinden. Vielleicht ist der Preis gar nicht so schlecht, aber es sah halt alt aus, das Gerät. Das, da war ich nicht so Fan von. Und es gibt eine andere Variante halt von dem Thule für 556 €. Das heißt 200 € mehr. Dafür kann man das Ding aber für 200-300 € wieder verticken. Wenn es auch mal 6-7 Jahre alt ist. Hier geht Jalousien runter. Und hat dann, wenn, ja, so 300 € in die 50 € pro Jahr in die Sicherheit des Straßenverkehrs investiert. Das finde ich eigentlich eine ganz akzeptable Lösung. Ich hatte auch noch ich hatte Fischer E-Bikes rausgesucht, die ich eigentlich ganz gut finde von der Bewertung und was die können. Und dazu gibt es quasi von derselben Firma halt auch ein Kinderfahrradanhänger für 200 €, aber der hat halt keine Buggy-Funktion. Und das ist halt doch schon, ja, ein Ding, dass man das Ding wohl auch als Buggy nutzen möchte. Ach. Ja, und schwuppdiwupp sind wir wieder bei 15 Minuten. Das heißt, es ist 11:30. Ich schubs das vielleicht nochmal zusammen, weil morgen früh haben wir wieder Kinder. Krabbelgruppe. Und vor der Kinderkrabbelgruppe werde ich es wohl nicht schaffen, das hier hochzuschießen. Also nehme ich mir noch die Zeit, das eben gleich zu machen. Ist ja auch nur ein One-Take, also Einleitung vor, Einleitung zurück und dieses Ding dann zusammen basteln und ab dafür. Ich überlege gerade nur, ob mir noch was eingefallen ist heute, aber ich glaube, das war schon der Tag. Wir haben doch die Sachen weggegrillt, die wir übrig hatten aus der Laube. Ich hatte eben noch einen Brau Königsbräu. Das klingt auch bescheuert. Königsbräu? Ich glaube, es heißt Königsbräu aus Krefeld. Was durchaus schmeckt, was unser Polterabendbier gewesen ist, was es hier im Rewe wieder gibt. In halben Litern, aber man kann die daraus trinken. Also das letzte Drittel wird nicht abgestanden und ungenießbar, das kann man wirklich trinken. Ja, und wo ich eben noch Markus erwähnt habe, ja, das mit dem, also so stelle ich mir das auch vor, dieses Brauhaus am Dreieck. Ich weiß gar nicht, die Brauhaus heißt ja eigentlich, dass die ein Bier brauen. Welches das da ist, weiß ich gerade gar nicht. Und zum Kegeln werde ich wahrscheinlich auch nicht mehr da kommen, jetzt im Juli. Wollte aber nur sagen, ja, in diesem Paulaner-Ding, da war ich auch noch nie. Also es gibt halt an der Nordstraße ein bayerisch anmutendes Gasthaus, wo auch immer ordentlich zu tun ist, wo ich aber nie weiß, wer eigentlich da immer hingeht, weil es vielleicht ein bisschen auf Touristen abzielt, aber im Grunde können ja die Leute nur aus der Umgebung großartig kommen. Wer will da schon hin? Aber da war ich auch noch die, keine Ahnung, was die da machen. Ich weiß, zu Oktoberfestzeiten geht's da auch immer thematisch rund. Aber dieser Spaß ist mir auch bislang entgangen und so entschwinde ich jetzt in die Nacht und wünsche noch eine geruhsame selbige. Gute Nacht. Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Aufnahmen finden Sie unter labercast.de.